2014 meldete Facebook die 19 Milliarden Dollar Übernahme von WhatsApp an. Dabei habe der Silicon Valley-Konzern gegenüber der EU-Kommission vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben gemacht oder zumindest irreführende und damit seine Verpflichtungen verletzt, welche ihm die EU-Fusionskontrollverordnung auferlegt, so die Einschätzung der Kommission in Brüssel. Es sei nicht möglich, einen zuverlässigen automatischen Abgleich zwischen den Benutzerkonten von Facebook und WhatsApp einzurichten, behauptete das US-Internetportal vor 2 Jahren nach Angaben der EU-Kommission. Dabei habe die Möglichkeit dieses Abgleichs damals durchaus bereits bestanden, kritisiert EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Bestätigen sich ihre Bedenken, dann kann die EU-Kommission eine Geldbuße festsetzen, und zwar bis zu 1% des globalen Jahresumsatzes von Facebook. Beim Facebook-Umsatz von 2014 kann sich diese Strafe auf bis zu 125 Millionen Dollar belaufen. Bis zum 31. Januar hat das US-Internetportal Zeit, zu den Vorwürfen aus Brüssel Stellung zu nehmen. Die EU-Kommission plant nicht, den WhatsApp-Übernahmedeal von Facebook wieder rückgängig zu machen. Der Zusammenschluss beruhe auf einer Reihe von Faktoren und werde von der laufenden Prüfung nicht berührt, erklärt die Kommission.